Herr Wanderer, willkommen zur neuen Ausgabe des Greifenklaue Podcast. Der einzige Podcast, auf den auch Grind stolz wäre. Heute mit Christophorus und Greifenklaue. Und wir verlosen heute die Preise des Winter-OPCs. Und stellen einige der Abenteuer vor. Ja. So, jawohl. Es gab 5 Kategorien und die ersten Plätze durften sich auch jeweils was aussuchen. Etwas frei und etwas kleineres. Mhm. Das habe ich soweit alles per E-Mail erledigt und die Plätze 2 und 3 kriegen schon direkt etwas zugelost. Das sind insgesamt 10. Das klingt ja nach einer sinnvollen Zahl bei 5 Kategorien. Aber da wir einmal doppelt einen dritten Platz hatten, wären es ja eigentlich 11, aber Klaus Westauf, der zweimal den ersten Platz belegt hat, in 2 Kategorien, hat auf seine weiteren Verlosungen verzichtet. Insofern sind es dadurch wieder 10. Jawohl. Ja, und dafür gibt es 10 Preise für 10 Leute. Sensationell. Mathematisch sehr klug. Und ich würde sagen, wir hauen doch mal die ersten 5 raus und dann stellen wir euch die erste Kategorie vor. Genau. Bevor wir aber anfangen, müssen wir unsere Hörer noch anderweitig akustisch befriedigen. Tatsächlich? Ja. Achso. Ja. Das kommt davon, wenn man hier heimlich Tee trinkt. Ja, ich habe es gesagt. Man macht das... Ah, zu kalt. Schade. Bist du Engländer? Noch nicht. Sonst gibt es keinen zu kalt. Beim guten Aktienlandbier. Genau. Gut. Jawohl. Also die 10 Preise. Genau. Konnte man natürlich vorher nicht festlegen, weil sich die ersten hier aussuchen sollte. Insofern habe ich 10 die 10 nette Preise rausgesucht. Die wir jetzt an die 10 Gewinner verlosen. Prinzip ist egal, worum wir es machen. Dann würde ich sagen, ja. Ich lese den Preis vor und du würfelst aus, wer ihn bekommt. Das mache ich doch sehr gern. Und zwar haben wir zum einen ein Finsterlande Grundregelwerk. Ja. Und du nimmst mal den W10 erstmal. Nummer 9. Dann geht an Waylander. Unseren alten Dungeon Slayer von Urgestein. Genau. Old Slayer. So. Damit ist die Nummer weg. Jawohl. Du darfst nochmal den W10 nehmen und es gibt ein weiteres Finsterlande Grundregelwerk, das österreichische Steampunk-Rollenspiel. Die Nummer 5. Also 5, das ist T-Gräser. Und als nächstes gibt es ein Gameboard aus Österreich. Ein Gameboard? Ja. Ein, was ist ein Gameboard? Ich habe es auch schon mal bei euch benutzt, mache ich bei Old Slayer. Wir haben es noch nicht gespielt, ja. Nee. Siehst du, dann kannst du auch nicht wissen. Verdammt. Da spannt man halt eine Karte, also macht es auf, wie so ein Bilderrahmen, genau. Kannst du so aufklappen, eine Karte einspannen, wieder zuklappen und dann kommt so vorher noch eine Folie drüber und dann kannst du halt. Ach, das ist cool. Das ist sehr, sehr praktisch. Mit Magnetsteinen zu benutzen auch. Nicht schlecht. Würde so echt mich drüber freuen. Genau. Klammer auf, ohne Porto müssen wir übernehmen. Achso. Die Nummer 6. Das ist 6, das ist A. Dogan. Herzlichen Glückwunsch. Und wir haben noch 2 Ultima Ratio Pakete. Mhm. Das deutsche Science-Fiction-Rollenspiel. Mittlerweile bestehend aus 4 Büchern. Ja, mir gefällt auch für den Hintergrund sehr gut. Okay, ich kenne es nicht. Das System ist ein W4-System. Oh, das haben wir noch gar nicht gehört. Ich habe mal auf dem Ding Probe gespielt. Nummer 2 geht an Stefan Bushoven, aka Wisp, ja. Von Dungeon Slayers. Ja, würde auf den W8 und wir fliegen nochmal, wenn eine 7 oder 8 kommt. Nee. Sehr gut. Die das 3. Ist A. Pönitz. Ja. Dann werfen wir nochmal einen Blick auf die ersten Kategorien. Ja, wir haben auch schon unter anderem Wisp angesprochen, aber auch den werten Waylander, der zweimal eine Kategorie Old Slayer Hand abräumen konnte. Mhm. Und in der Mitte ein Savage Worlds Abenteuer von Thorsten Dresser. Ja. Ja, Halbmond über New Orleans hat gewonnen. Übrigens mit Rechtschreibfehler im Titel. Ja, mit New Orleans. Ich hab mich auch schon ein bisschen gewundert. New Orleans. Ja, aber. Ich dachte, das wäre vielleicht nur eine Anspielung gewesen, aber. Warte, gut, ich glaube, es ist ein. Tatsächlich ein Verdreher. Weil hier steht auch der New Orleans. Ja. Ja, sehr schön, weil auch sehr untypisch, fand ich. Ist halt erstmal eine sehr coole Karte drauf. Also das an. Stimmt. An ein, würde ich mal raten, über 100 Jahre altes Bild von New Orleans. Bild. Und da halt die Zahlen eingemalt, wo etwa was stattfinden könnte. Genau. Und an anderer Stelle wurden schon die Cthulhu Wild West Abenteuer veröffentlicht. Und da würde ich sagen, auch das würde sehr gut in diese Richtung passen. Wäre dann aber eher das typische Cthulhu Abenteuer. Aber das halt als Western Abenteuer ist halt auch wieder ganz lustig, wenn man den Hintergrund des Kultes jedenfalls dreht. Also wir haben quasi einen gestohlenen Gegenstand. Ein Helm des Saladin. Und Parteifunktionäre, die sich gegenseitig ausstechen. Ja, wie in echt? Ja, wie in echt. Naja, also jedenfalls ein Kriminalfall, der sich so oder so entwickeln kann. Genau, ich glaube, gerade weil er so untypisch ist, lag er dann doch auch recht weit vorne. Mhm. Ja, hingegen der zweite Platz, die Gefangennahme des Outlaws Jose Wales. Fand ich für Savage Worlds, ist sehr typisch wieder, typischer Western. Trotzdem extrem umfangreich. Ich meine, es besteht aus einer Seite, man findet alles, auch alle Werte. Ja. Es gibt eine Karte auch noch, ja, und trotzdem unheimlich viele Sachen, die passieren. Also es geht damit los, man soll einen Gefangenen zurückbringen oder ins Gefängnis bringen, in die nächstgrößte Stadt, so. Und während man das tut, wird aber das eigene Örtchen überfallen, jemand entführt und damit soll der Gefangene wieder freigepresst werden. In die Situation werden sozusagen die Helden geworfen. Mhm. Ich fand so zwischendurch, wenn ich mir so vorstelle, dass man dann noch irgendwo seinen Halt macht, dann würde das super passen zu dem Hateful Eight. Ich glaube, der war damals da noch gar nicht draußen. Also die Situation ist jetzt nicht direkt drin, aber irgendwie so kann ich mir genau das da drin noch super vorstellen. Okay, dann erzähl nicht zu viel. Nee, also das lässt sich auch super zum Beispiel halt mit All Slayhead umsetzen. Sehr universell. Ja. Ja. Genau. Dritter Platz. Missing in Octon. Nochmal von Waylander. Diesmal für Anfänger. Also Stufen 1 bis 4. In ähnlicher Art, so ein bisschen untypisch aufgemacht. Die Karte auf dieselbe Art sozusagen gebaut. Ja, das Layout ist ohnehin immer relativ, also ist relativ, immer sehr übersichtlich, finde ich. Bei den Dungeon Slayers, also Dungeon to Go. Genau, weil da gibt es ja das Dungeon to Go Standard Aussehen. Also das Layout, ja. Das Standard Layout, genau. Das wird immer wieder benutzt. Halt auch jetzt für die Prairies to Go, so der Name, der Markenname für Old Slayhand. Genau, letztes Jahr hat ja auch Old Slayhand gewonnen, war noch nicht veröffentlicht, dann kam es raus. Kam auch, meine ich, ganz gut an. Ich habe es unter anderem auch auf der Slayvention angeboten. Kam auch sehr gut an. Man munkelt und dünkelt, vielleicht wird ja noch was in Druck geschickt. Okay. Mal sehen. Ja. Okay. Dann machen wir mit den weiteren 5 Preisen weiter. Ja. So, 5 Preise haben wir noch. Genau. Was gibt es? Und zwar die Splittermond Einsteigerbox. Ach, sehr schön. Ich bin gespannt, was du würfelst. Ich bin ja nicht drauf. Die 10. Ja, das ist aber in der Tat genau das. Was ich nicht hätte würfeln sollen. Doch. Und zwar, das ist von Talia Ebel, hast du erwischt. Ah. Die hat nämlich ein passt. Sehr schönes Abenteuer geschrieben, sehr fantasievoll und da steht halt mit drauf, dass sie 9 Jahre alt ist. Dass man das auch mit ist zwar universell, ist, aber man super mit Lego 11 spielen kann. Naja, jedenfalls, da passt eine Einsteigerbox super. Das stimmt. Ja, die jüngste Teilnehmerin, ne, glaube ich sogar. Ja, gut, wir fragen ja nicht von allen das Alte ab, aber das dürfte mit Abstand stimmen, weil mit Abstand ist auch übertrieben. Ich meine, Timon hatte vom Rollenspielding hatte schon mal teilgenommen, der ist auch erst so, aber mindestens auch schon wieder 5 Jahre älter, also von daher. Ja. Ja, auf das Abenteuer kommen wir auch nochmal zu sprechen. Das ist nämlich in der Tat durchaus besonders. Ja. So, jawohl, dann nehmen wir den W8 und wir machen weiter mit dem Pathfinder Grundregelwerk. Das Grundregelwerk, das ist ja auch nicht schlecht. Ja. Also nicht die Einsteiger, sondern die, das ein große Grundregelwerk. Nicht schlecht. Die, was habe ich da? 4. Das geht an Waylander. Der hat ja auch noch in einer anderen Kategorie was gewonnen. Der Sand aber hier. So. Dann ein Iron Kingdoms Grundregelwerk. Ja. Ebenfalls von Ulysses. Bei noch 5 geht es an T-Gresser, der auch zweimal in den zweiten, dritten Plätzen ist. So, dann haben wir. Jetzt kann ich mal die Würfel wieder umschreiben. Jetzt können wir die 10 nehmen. Ja. W10. Ja, ich weiß. Mach doch erstmal. Muss mir sagen, was es noch zu gewinnen gibt. Ja, nämlich von Feder und Schwert die Eberron Kampagnenwelt. Bisschen älter, aber nur ich denke, du machst super sehr gesucht, das Buch. Auf jeden Fall auch also, eine notfalls. Steam Fantasy Welt. Die Nummer 2. Geht an Doktore Domani. Ah. Der, von dem ich weiß, dass er unter anderem Grippas sehr gerne spielt. Dungeons Lair nicht abgeneigt ist. Ich könnte mir vorstellen, dass Eberron etwas für ihn ist. So. Ja, ist ja noch einer übrig, oder? Ja. Genau. Das wäre dann Oliver Sieger. Da haben wir ein Harry Dresden Romanpaket, die Romane 1 bis 3 von Feder und Schwert jedenfalls. Jawohl, herzlichen Glückwunsch. Allen Gewinnern. Jawohl. Dann können wir nochmal einen Blick weiterwerfen. Zum Beispiel auf die Insel im Eis, die ja quasi in 2 Kategorien hätte teilnehmen können. Ja. Insofern nicht ungeschickt gewählt, aber musste diesmal eine, für sich für eine Kategorie entscheiden. Statt im ewigen Eis, also auf der Insel. Der Beitrag ist von Stefan Droste, der schon mehrere Cthulhu-Abenteuer geschrieben hat und gerade für Beyond the Wall einige oder zumindest ein Abenteuer schreibt und in der 2. Folge von System Matters Beyond the Wall zu hören ist. Nämlich wie er live ein Abenteuer gestaltet. Sehr spannende Episode. Oh. Ja, könnte ich eigentlich mal verlinken. Ja, jedenfalls hat hier ein Fate-Abenteuer gemacht, bei dem ja im Prinzip geht es damit los, dass man einen, ja, man fühlt einen Indianer quasi, ne, der so mit genau. Diese vor dem Erwachsenen, oder das ist halt, die müssen ein Ritual ablegen, eine Prüfung bestehen oder mehrere Prüfungen bestehen, und wenn sie das bestanden haben, dann sind sie quasi Erwachsene. Genau, ja, dazu geht es auf eine Insel, wo man sozusagen als heiligen Ort hingeht, auf dem sich aber offenbar noch alte Technik befindet, nämlich ein Bunker. Ja, was noch sehr cool ist, es ist auch noch kleine, neben dem eigentlichen Abenteuer, was in Szenen gegliedert ist, jede Szene ihren eigenen Aspekt hat, was ja für Fate auch nicht ganz unwichtig ist, gibt es noch quasi, um den Charakter zu gestalten, noch insgesamt 6 Stämme, genau, die man sich entscheiden kann, die dann die ja, Fate-Attribute oder wie immer man sie nennt, nochmal anpassen und dazu dann ein paar Aspekte geben. Ja, außerdem auch im Layout auch ein super Ding. Es ist nicht kompliziert layoutet, das stimmt, das aber stimmt. Es ist extrem übersichtlich, wirkt auf den ersten Blick ansprechend. Ja, weil das Bild, was einstimmt. Der Totempfahl, der schöne Abtrennung, genau, zwischen genau. Regelteil und richtig. Abenteuer. Also das lockert das Ganze ein sehr, sehr gelungen. Ja. Genau, dann haben wir, das fand ich jetzt auch extremst gut, von Labyrinth Lord, von Doktore Domani, eine kleine Sandbox, die vergessene Insel. Und da hat er ein Hexcrawl-Editor genommen, einen, den ich selber gerne benutze, auch schon für die Slay Nummer 1 benutzt habe. Jedenfalls hat er sich eine Karte gebaut, die dann aber quasi reingedreht in seine, in sein Dokument, also leicht angedreht und da so ganz viele Notizzettel dran gepappt in verschiedensten Layout und Schriftarten. Genau. Und was halt wo passiert. Ja, also als Sandbox super cool geeignet. Auch gerade, wenn man jetzt schnell eine Insel braucht, so, ihr seid schiffsbrüchig und werden da und da angespült. In einem Fantasy-Setting. Wobei, ich schreibe ja selber, man kann es auch gut an Pulp, die Savage Worlds Rippers, ja, anpassen. Ja, gut, es gibt zwar Hinweise auf das Labyrinth-Lord-Regelwerk, wo sich ein Monster befindet oder so, aber das lässt sich auch relativ schnell für Kommentieren einsetzen. Aber die hat mir auch sehr gut gefallen und lockt eigentlich mal gespielt zu werden. Ja, so viele Sachen, die miteinander interagieren und so. Weil dann das Layout, das Design ja schon sehr unkonventionell ist. Ja. Ja, und dann haben wir noch Der Fisch verliebt. Ein Wetterphänomen für Los Muertos. Ja, beim Durchlesen habe ich mich, glaube ich, schon in Los Muertos verliebt, weil das klang schon so crazy. Ja, genau mein Ding. Ja, also genau, das ist ja vom Macher von Los Muertos, insofern kann er das wahrscheinlich gleich am Gratis-Rollenspieltag so ausgedruckt verteilen, weil er genau als Infos für Touristen hat das genannt, hat er halt gleich so einen kleinen Blog gemacht, was Los Muertos ist und was es da im Speziellen geht und so weiter, finde ich eigentlich ganz gut gemacht, ja, so als Infokasten. Erinnert mich vom Text auch her sehr stark an Terry Pratchett, so von der Art einfach. Fand ich schon sehr cool. Ja, genau. Also grundsätzlich für die es nicht kennen, man spielt ja Seelen auf den Weg ins Totenreich oder weniger Seelen als Skelette oder so. Ja, genau. Ja. Und man ist denn hier in einer der... In der dritten Ebene, glaube ich. In der dritten Ebene. Es ist die dritte Ebene, genau. Und naja, es ist ein ganz interessantes... Gezeitenkabinett, wie es, glaube ich, so schön heißt. Ja. Wetterphänomen, also man wird mehr oder minder von einem Schwarm aus Meerestieren umzingelt, sage ich mal. Ja, und also die bilden da irgendwie eine Insel, auf der man dann quasi strandet. Gag verraten wir nicht, aber ich sag mal so, wenn man es ein bisschen wird mag, dann kann man das natürlich auch auf vieles andere übertragen. Mhm. Also fand ich schon sehr, fand ich wirklich gut, das hat mir sehr gefallen. Ja, dann haben wir noch für Splittermond, genau, da wurde sich der dritte Platz geteilt. Wo zum Seekar steckt Captain Fulco? Genau, ein kleines Abenteuer für Splittermond. Mhm. In Tagebuchform. In Tagebuchform. Das ist auch was Neues. Die ist vom Layout wieder super gemacht. Also ich bin ja beeindruckt, was die Leute auch an Layout hier alles hinlegen. Und gerade das, da gefällt mir nochmal, dass wir halt keine Vorgabe geben und sagen, so und so muss das aussehen. Ja. Oder so und so viel Zeichen oder zweispaltig oder es werden ja alle Formate eingereicht von hoch, quer, die Bilder hier und da. Also das ist echt, echt toll. Also wenn man halt coole Layouts sehen will und auch wirklich abwechslungsreiche, dann ist man beim Winter OPC genau richtig. Ja, vielleicht kommt nochmal jemand auf den viralen Aspekt und hinterlegt mal irgendwo einen USB-Stick auf einer Bahnhofstoilette oder so, auf dem sich dann eine verschlüsselte Datei befindet. Für die in Form eines One-Page-Dungeons. Ja, man muss schon einen, oder wie ich sage, wenn die Leute fragen, gewertet wird die ausgedruckte Seite. Also wenn du Schriftart 1 wählen willst, dann tu das. Aber es sieht wahrscheinlich auf, also Schriftgröße 1 wählen willst, geht das, aber es sieht wahrscheinlich ausgedruckt nicht mehr so gut aus. Ja, schade, eine gute Idee. Ja, nee, aber auch vom Aussehen her gehen eigentlich auch alle. Das Einzige, was problematisch ist in diesem Gesamtdokument, das hatte ich auch für die Jahre, als ich das noch gemacht habe, dass die natürlich dadurch, dass die mal so, mal hoch, mal quer Format sind, wenn die einen Ausdruck gibt, ist das halt das totale Chaos. Ja, also eigentlich müssen wir das nochmal als ZIP-Datei anbieten. Ich denke, das werden wir auch nochmal tun, bei Gelegenheit. Allein, um die besser ausdrucken zu können. Ja. So, jawohl. Das waren jetzt die zweiten und dritten Plätze. Mehr davon stellen wir euch ja noch vor. Jetzt werden Preise verlost. Endlich. Also jetzt kommen wir zu den Losen, die ich gerade mühsam gebaut habe. Christoph, kannst du bestätigen? Ja. So, dazu Gehen wir mal auf unsere Preisseite. Ich habe ja schon ganz mühevoll den Mixer gemacht. Alles hier ganz liebevoll vermischt. So, ja, da können wir, weil es, glaube ich, zum Glück mehr Preise gibt als. Mehr Teilnehmer gibt als Preise. Ganz locker von Anfang an verlosen. Hm. Was jetzt noch da ist. So, das heißt, es geht los mit Roman vom Art Script Fantastik Verlag und Design. Wir hätten da zweimal den Roman Dämonenbraut von Christina M. Fischer. Ich kann da zwei losziehen. Ja, ich muss mal einmal hier noch mal schön durch. So, nehme ich einmal hier von ganz links. Darfst du mal entfalten? Machen wir Jobsharing. Das ist M. Stahl mit seinem Beitrag Schnitzeljagd. Jawohl. Ah, das ist mir runtergefallen. So, und dann haben wir hier das. Nehmen wir hier zwei verkeilt. So. Ja, du bist der Aussucher. Du bist die Lostrommel. Ja. Du bist die Glücksfee. Du bist die Engine. Jörg Köster. Mit einem Beitrag für Seelenfänger. Das ist genau so eine Querformatgeschichte. Ich kann noch sehen, dass du das die Phantom losgeht. Ich habe ja, deswegen habe ich mir über die Namen draufgeschrieben. Also. Das war ja die Arbeit vorher. So, ebenfalls Dämonenbraut. Ja, der Art Script Verlag war davon abgesehen sehr großzügig, hat uns einige Romane zur Verfügung gestellt. Und auch noch zweimal den Roman Das Schwarze Kollektiv von Michael Zandt. Das Schwarze Kollektiv. So, the winner is. Ja, ich habe ja schon wieder zwei. Ja, diesmal nehmen wir auch beide gleich. Sehr gut. Außer ist derselbe, dann kriegst du einen zurück. Also, wir haben den Lichtnauer mit Vergessen in der Dunkelheit. Ein Fantasy-Universal-Abenteuer. Mhm. Und Florian Wehner mit Seelenfänger, Labyrinth der Puka. So, zweimal den Roman Wien, Stadt der Vampire von Faye Winterberg. So, jetzt nehme ich mal hier von rechts. Unten. Das heißt, also die, du fischst am rechten Rand. Ich fische am rechten Rand. Oha. Im Endeffekt heißt das, dass du die. Die kleinen, schweren Sachen sind ja alle unten. Das sind schon mindestens zwei. Das sind sogar drei. Also hier, das nimmt nochmal zurück. Verdammte Axt. Gib mir ruhig einen davon. Nee. Also ja, aber... So, ich mache es jetzt nacheinander. Das ist jetzt erstmal einer. Wie brauchst du? Zwei? Ja. Nenner ist sein Schatten von André Frenzer aka Sienhui. In der Western-Kategorie dürfte... Wildwest Cthulhu sein, genau. Jawohl. Wien, Stadt der Vampire. Da gibt es ja auch ein großes Wien-Quellenbuch für Cthulhu. Ja, für Vampire, die Maskerade auch. Ja, aber er ist ja eher Cthulhu-Fan. Und das andere ist nochmal M. Stahl mit dem Beitrag Pichon im ewigen Eis. Jawohl. Dann bin ich aber wirklich eine Glücksfee. Es gibt hier relativ viele, die mir was dabei sind. So viel sei verraten. Zweimal der Roman Vor meiner Ewigkeit von Alexandra Ress. So, jetzt fühle ich mal am linken Rand. Weil ich bin nämlich ein Alternativer. So. So, da haben wir von Ackerknecht, die Stromlandinsel Palua Manalu für eine Sandbox für Splittermond. Und Plutos Kinder von Sabine Schwintek. Ein All Tomorrow Zombie Szenario. Einwohnerzahl, Personal 87, Familienmitglieder 37, davon Kinder 12. Kredit, Rückerstatter, Leben 52. Lebende Tote 13.012. Das geht zur Sache. Ja, wir haben vor kurzem noch Game of Thrones ausprobiert. Ja. Es wurde auch jemand geköpft. Ja, der arme Mann. Der konnte sich noch nicht mal rechtfertigen. Ja. Da war er schon tot. Ja, hat mir gut gefallen. Nicht das System, aber das andere. Das System konntest du nur halb überzeugen, sagen wir es mal so. Ja gut, jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, dass wir das Abenteuer aus der Einstiegsregel Set gespielt haben. Also von daher, ich weiß nicht, ob das eventuell halt alles noch im Grundregelwerk wird ja, also steht ja auch drin, dass manche Sachen halt noch viel ausführlicher ja, oder hoffentlich weniger ausführlicher, weil genau dann haben wir Probleme, dass dieses Intrigensystem ein bisschen zu ausführlich war, beziehungsweise das hatte für mich so einen DSA-Effekt, nämlich, jawohl, ja, die Verteidigung ist überwunden, aber es macht keinen Schaden. Das passiert so. Das wäre echt eine Würfelorgie gewesen, hätte man es bei diesem Book. Vor allen Dingen, es muss sich von daher auch einspielen, wann man es anwendet und wann nicht. Also vielleicht war es auch zu kleinteilig angewendet. Wahrscheinlich. Sein. Wir hätten noch zweimal die Anthologie Vampire Cocktail von S. Mühlsteff und D. Mildes. Bin ich immer noch beim Artscript Fantastic Verlag. Und Design. Und ich brauche zwar los. Sollst du bekommen. So, jetzt fische ich in der Mitte. Nein, ich fische oben. So, einmal. Und das ist, glaube ich, auch nur eins. Zweimal. Oder ist das hier schon wieder? Nee. Doch. So, jawohl. Wir hätten da die Kanalratte, ein NSC für Soothing's Age von Nathan Gray oder Nathan Gray. Ich kenne ihn vom Tannenhorn. Und Kragos von Moritz Gingelfitz-Melan. Ja. Es sollte The Labyrinth Lord sein? Ja. Ein inselbeherrschendes Monster. Sehr schön. Mal gucken, hat weniger als 3200 Trefferpunkte. Dann ist es kein Weltenfresser. Ja. Zu dem kommen wir noch. Nein, es hat deutlich weniger Trefferpunkte. Boom. Ja, ich glaube, finde ich gerade die Trefferpunkte nicht da. 75 Trefferpunkte, 15. Na ja, gut, das geht dann. Mit Dungeon Slayer ist leicht zu besiegen. So, die Anthologie Steampunk 1851 haben wir schon verlost im Rahmen des Winterpreises, des Weihnachtspreises. Dann haben wir noch die Anthologie Masken zweimal. Masken. Zum Thema Anthologie kann ich auch gleich was erzählen. So, die bekommt einmal Nick Dyson für ein NSC für Cthulhu Wild West, der ebenfalls schon im Blog von Xianhui Ghost Relay zu finden ist. Von wem bitte? Nick Dyson. Ja, der war der andere Name. Von Xianhui Ghost Relay. Ach, Ghost Relay, ach so. Ja. Ach so, okay. Ich dachte, das war jetzt ein vollständiger Name. Aber da bin ich bei Relay schon hellrig geworden. Ja. Relay, Stang, Stang. So, du kannst schon mal zwei weitere Lose raussuchen. Sehr gerne. Kann ich weiter. Ja. Wie gesagt, der Artscript verlangt einen Warengruß. So, die zweite Maskenanthologie geht an Simon Moskala für seinen Beitrag Hello Darkness. Ja, ein Stimmungstext. Hello Darkness, ein Stimmungstext. Ja, quasi eine Vignette. Ah. Sie hat eins zugehalten, es gab einen Vignettenbeitrag. Nachdem ich das so lange war. Ich wollte gerade sagen, das ist ja das Thema so dermaßen totgeritten. Ich wollte es noch freundlich ausdrücken, aber. So, jetzt nochmals was Steampunkiges, nämlich die Steampunk Akte Deutschland. Ebenfalls eine Anthologie, die es zweimal gibt. Jawohl. Einmal geht sie an André Frenzer nochmal. Sehr ruhig. Also nochmal. Hat man, glaube ich, ihn schon mal. Das dürfte ihm doch thematisch gar nicht mal so fern liegen. Gibt ja immer noch eine. Nee, nicht eine Steampunk, aber eine Gaslichtversion natürlich von Cthulhu. Und es gab die Pulp-Version von Cthulhu. So. Steampunk wäre auch nicht schlecht. Mit der Hexer von Holbein. So. Und die zweite Anthologie geht an Christoph Wallace alias oder AK Matt Eminence mit seinem, ich glaube, es sind sogar 5200. Noch ein Dungeon Slayer. Achso, ist das jetzt der Weltmeister? Ah, guck. Zumindest der untere Teil von ihm. Ja. Mit seinen 5200. 5000 gleich. Bringt auch lockere 5500 EP. Also, ja, ich erzählte schon im Vorgespräch, ich schlug mal bei Dungeon Slayer einen Oger tot mit einem epischen Oger. Der hat so ungefähr 400 Trefferpunkte und es hat 4 Stunden gedauert. Also, ja, das kann schon mal ein sehr ausufernder Abend werden dann hier. Ja, allerdings hatte der Spieler da so einen Hero-Quest-Stil aufgebaut und von daher gab es in diesem Kampf dann auch keine Bewegung. Es war ein sehr kleiner Raum, der Uhr konnte sich nicht bewegen, kaum. Und nein. Gut, dann ist ja die Frage, wie kam er da rein? Na, Uhr sind halt doof. So. Das ist die Steampunk-Akte. Deutschland. Ja, viel Spaß und beim Leben. Zwei Anthologien haben wir noch, nämlich die Damen der Geschichte gehen einmal an Tobias Gehring für Röfjef Lepka. Goblinischer Rattenfänger in der Festumer Kanalisation. Das dürfte unter den Städten sein. Vermutlich. Hier. So, und das die zweite und letzte Analogie des Verlages geht an Chris Hilleck von Squirrel Publishing, also Eichhorn Publishing, findet die Schmuggler. Da habe ich neulich überrascht festgestellt, dass es jemanden gibt, der auf RPG Drive-Thru bzw. RPG Now Pathfinder Abenteuer auf Deutsch anbietet für ein paar Euro. Das meine ich war Squirrel Publishing. Okay. Das meine ich ist auch für Pathfinder, jawohl. Also kann man das gerne mit seinen Einseitenbeiträgen antesten. So, bin ich nach die Damen der Geschichte. Damen der Geschichte. So, als nächstes kommen wir zum Begedia Verlag. Da hatten wir auch mal eine Anthologie. Jedenfalls geht es los mit einem Paket, mit einem E-Book-Paket, nämlich Gottes Augen 1 und 2, Raben, Flüstern, Cremetanz von Philipp Schmidt. Das geht an. Markus Sauerbrei. Jawohl. Und dann haben wir noch ein weiteres E-Book-Paket, nämlich das Frozen Future-Paket. Ah ja, nämlich Froststurm von Jan-Tobias Kitzel. Ich meine, das ist sogar für Lotland im Hintergrund. Mhm. Und Kalte Zukunft von Benjamin Bliss. Das muss ein Künstlername sein. Benjamin Bliss? Klingt schon mal nicht schlecht. Jedenfalls, ja, Frozen Future, das würde mich tatsächlich, das ist ein Thema, was ich auch mal gut finde. Deswegen fand ich auch gut. Ganz viel Eis, sowohl bei Full Eight als auch bei. Wenn dir ganz viel Eis gefällt, dann muss dir auch The Witcher gefallen. Ja, The Witcher gefällt mir auch. Gut. Das ist ja letzten Endes, darum dreht sich mal alles. Geht an Nathan Gray. Ich bin ein Alien, hol mich hier raus. So heißt jetzt das Ding oder ist das jetzt was von dir kommt? Das war der Name des Beitrags. Es scheint um eine. Bei auf der Insel gelandet zu sein. Also um die Insel zu gehen. Okay. So, von Erdensternpreise sind schon alle verlost. Hat sich unter anderem der Stefan Droste ausgesucht, das andere war im Rahmen des Winterpreises. Bei Feder und Schwert, schon verlost im Rahmen des Winterpreises, das enge Grundregelwerk. Mhm. Kleine Ängste Grundregelwerk hat sich Stefan Droste ausgesucht. Das Eberron Kampagnenwelt und das Harry Dresden Romanpaket haben wir gerade eben verlost. Richtig. Und jetzt kommt das Paket mit der Rohrmagier 1 bis 4. Jawohl. Welches geht an? Oh. Wir werden das nie erfahren. Schade. Das muss man erstmal schaffen. Richtig. Das kommt davon, wenn man einen langen Arm hat. Ja. Ist nicht. Tut mir leid. Schnee und Eis von André Sianhui Frenzer nochmal. So. Jawohl. Urmagier, Feder und Schwert. So, Finsterlande. Da haben wir auch gerade alles verlost. Und ein drittes Regelwerk. Also waren wir, haben sie auch im letzten Jahr gemacht, waren wir sehr großzügig. Mhm. Ging schon im Rahmen des Weihnachtspreises weg. Das Game Award haben wir dann verlost. Und dann haben wir den Golconda Verlag. Die haben zwei Romane. Der erste davon von einem relativ bekannten Autor, nämlich G.R.R. Martin, Armageddon Rock. Ah, ja, ja. Okay. Ich meine, das wurde auch gerade vertont irgendwie. Oder ein Comic zugezogen? Ein Comic gibt es jetzt neuerdings. Das Comic war relativ neu. Also, ich nehme an, das Buch ist auch gerade, guck mal, vielleicht eine Neuauflage. Scheint jedenfalls eins seiner ersten zu sein, hatte ich hier gut gelesen. Das geht an Thorsten Gresser, der ja schon zweimal unter den ersten dreien war. Mhm. So. Und das andere Buch. Hallucci Genia von Laird Baron. Ja. Geht an Jörg Köster für einen Seelenfängerbeitrag. Jawohl. So, dann müssen wir wieder Zeit, ein paar Beiträge vorzustellen. Mhm. So, nächste Kategorie wäre unter den Städten, habe ich hier noch liegen. Mit die Rattenfänger. Quasi der Rattenfänger von Hameln. Genau. Auf Fantasy umgeschrieben. Ja, auch mit ein bisschen Mischmasch. Also auch mit ein bisschen Märchen-Mischmasch. Ja. Pinocchio auch noch eine. Also richtig. Die Figur des Pinocchio eine andere Rolle spielt. Genau, sehr gut gemacht. Ein bisschen, ja, das ist ein bisschen kritischer. Man hat relativ viele Ereignisse, die vor Beginn des Abenteuers spielen. Aber ja, ansonsten ist das sehr cool. Ich habe das sogar dazu ausersehen, weil kurze Geschichte. Hatte mir überlegt, bei Warhammer 40k ein wenig zu pausieren, weil mich das System aber nicht hundertprozentig überzeugt. Eher im Gegenteil. Und Profit ist das. Ja. Jedenfalls hatte ich aber vorher schon 18 Mal gesagt, warum spielen wir das nicht mit Star Wars System und schreiben es auf Warhammer 40k um? Weil ich meine, Star Wars kommt von Warhammer 3, insofern ist es ja nur logisch, dass man von Star Wars als gestreamt landetes Warhammer 40k wieder nimmt. Naja, jedenfalls war der werte Glorian dann plötzlich bereit, das zu tun. Und verlangte mir im Gegenzug hinterher, nachdem er das gemacht hatte, folgende erpresserische Deal ab, dass ich nämlich dieses DSA-Abenteuer, wo ich schon, glaube ich, gesagt habe, dass ich es nie und nimmer im Leben machen würde, dass ich das irgendwie auch nur anfasse. Jedenfalls habe ich es mittlerweile gelesen. Und bin bereit, es zu Warhammer 3 zu konvertieren. Und ich muss mich selber revidieren. Ich habe ja vorher vermutet, oder ich habe eine Rätsel gelesen dazu und hatte vermutet, dass es wirklich schlecht bis sehr schlecht ist. So der Eindruck der Rätsel. In Teilen ist es das auch. Oder in Teilen sind für meinen Geschmack da solche No-Gos drin, die kriegt ja eine Krise. Aber in anderen Teilen ist es wiederum sehr gut geschrieben. Dass ich da tatsächlich auf die Umsetzung gespannt bin. Gut, Gott sei Dank haben wir das jetzt hier in Wort und Ton. Ja, ich habe auch schon diesen Abenteuer, diesen Podcast gelobt. Mehrmals. Oh, das habe ich wahrscheinlich nicht gehört. Das hast du rausgeschnitten. Ich kann es noch gerne nochmal wiederholen. Es waren die viel kritisierten Abenteuer, die Attentäter. Ach nein, daran kann ich mich sogar noch erinnern. Und das Jahr des Greifen der Doppelband. Ja, jedenfalls wollen wir noch der Rattenfänger. Tatsächlich würde ich denn auch gerne für Warhammer nochmal zeigen, wie man das umsetzen könnte. Okay, ja. Ja, auch fand ich von Layout ist auch noch super. Ja, und dann haben wir Waylanders dritten Beitrag, diesmal halt in der Unterstadt-Kategorie, das Punische Armband. Mhm. Jawohl, und logischerweise kommt da dann die Unterstadt-Thematik drin vor. Finde ich sehr cool gemacht, die Karte mit einer ja, quasi ein 3D-Dungeon, aber auch wirklich in 3D. Also ein Querschnitt, halt, also ein 3D-Querschnitt. Ja, ist aber schon mit angedeuteter 3D-isometrischer Grafik sozusagen. Ja, also was mir an seinen Abenteuern diesmal wirklich gefallen hat, dass die alle sehr untypische Western-Abenteuer sind und dass sich da wirklich was hat einfallen lassen. Ne, beim letzten Mal war es noch, obwohl das auf der das was gewonnen hat, das Siegerabenteuer war eigentlich auch sehr untypisch. Ja. Ich meine, das Jahr davor hatte er mal so einen typischen Shootout. Also Western in dem Fall, weil es ja für Old Slayerhand geschrieben wurde, aber halt unter der Stadt spielt. Ja, yeah, die Kategorie ist halt unter der Stadt, weil es genau der wesentliche Teil halt ein unter der Stadt Mini-Dungeon ist. Ja, das ist auf jeden Fall gut gelungen gewesen. Ja, und dann erinnern wir uns, wer Nachrichten-Apps liest oder auch Web.de-News oder so, wird sicherlich drüber gestolpert sein, dass vermeintlich ein goldener Schatzzug der Nazis gefunden wurde. In Polen oder was? Der immer noch nicht gefunden wurde. Ja. Naja, jedenfalls hat das Klaus Westhoff zum Anlass genommen, daraus eine Fiasko-Kulisse zu bauen, die sehr, sehr schön gelungen ist. Also das würde ich, glaube ich, auch nochmal ganz gerne spielen. Würde ich mich glatt anbieten. Also ich habe Fiasko noch nie gespielt. Finde es aber so cool. Und würde es auch wirklich lieben gerne mal machen. Ja, ich habe es ja schon ein, zwei Mal gespielt. Ja, zwei Mal, können wir uns sagen. Ja, würde ich aber im Rahmen dessen, dass ich mich auch der RPG-Challenge angenommen habe und 25 Dinge spielen muss, die irgendwelche Kriterien erfüllen, kann ich mir das gut vorstellen, auch nochmal Fiasko ein, zwei Runden einzulegen. Ja, also das war schon wieder unter den Städten. Ja, richtig. Kommt nur noch eine Kategorie. Und weiter geht's. Ja, ich zücke den Beutel. Auch David Grashof, der Dirty Nerd. Ein schöner. Ist jedes Jahr dabei mit einem Preis, diesmal ein signiertes Hörbuch Dirty Nerd. Ja. Ist ja schon schön, dass man als quasi Rollenspieler auch in der. Was meinst du denn? Poetry Slam oder? Poetry Slam, genau. Ich wollte gerade sagen, gibt es auch hier in Hemsen auch so eine starke Szene. Ja, das stimmt. Oder gab es. Ich glaube, der Hauptmacher hat bei uns auch gehört. Aber ja, jedenfalls ist es auch schön, da ein Standbein zu haben. Ja. Von dem doch recht ehemalig sehr aktiven Rollenspieler, unter anderem Ratten, erinnern wir uns dran. Davor lange Jahre beim Envoyer gewesen. Kommen wir zu den nächsten Preisen. So, Dirty Nerd, David Grashoff. Das signierte Buch wurde schon verlost. Ja, im Weihnachtsmarkt. Wie bekanntlich gut informiert waren. JC Games, die freien Rollenspiele, haben das Leitregelwerk gestiftet, welches aber ebenfalls im Weihnachtspreis schon verlost wurde. Timo Kümmel. Hör mal auf, so dass du theatralisch, ich zucke jedes Mal hier zusammen. Ja, Vorsicht, gleich nochmal. Timo Kümmel, der Illustrator, der auch unser Winter-OPC-Logo gemacht hat, hat ebenfalls etwas gestiftet, nämlich Exodus 33, ein Magazin, welches teurer ist als so manches Buch, was wir gerade verlost haben, wo irgendwie ein Special über ihn drin ist, mit, weiß ich nicht, 20 Seiten von seinen Zeichnungen. Achso, klang irgendwas ganz interessant. Das wurde aber ebenfalls von der Weihnachtspreis verlost. Jetzt kommen wir zum Verlag Thorsten Loof und damit zum Roman Weg der Mager von Arndt Weisberg. Jawohl. Und wenn ich den Verlag schon hoch erwähne, greife ich sogar hier mal in mein Regal. Ich kann gleich noch was zum Verlag erzählen. Ach, da kriege ich nichts immer Post. Na dann. Ich habe nämlich einen Cthulhu-Comic dort bestellt, der mir auch sehr gut gefällt. Auf den Spuren von H.P. Lovecraft, welcher wiederum auf einer Anthologie des Verlages basiert, Metamorphosen. Mhm. Und zwei dieser Geschichten wurden in dem ersten Comic umgesetzt, schwarz-weiß, aber sehr, sehr cool gemacht, sind sehr stimmungsvoll. Also die Geschichten müssen sehr gut eingedampft worden sein. Und davon gibt es auch einen zweiten Teil, der ebenfalls sehr gut ist und ich glaube, die erscheinen immer jährlich. Und seitdem ich das da bestellt habe, kriege ich da jedenfalls immer ab und zu eine Postkarte von den neuen Sachen, was da demnächst rauskommt. Und Postkarte, ist ja auch nicht schlecht. Subskriptionspreis bestellt werden kann. Also wer nicht auf Crowdfunding oder so steht und gerne was Interessantes liest, das ist sehr cooler kleiner Verlag. Hat mir gefallen. Nicht schlecht. Bisher. So, also, das ist der Roman Weg der Mager, der an M. Stahl geht. Mhm. Ich hab schon ein paar. Außerdem, da ist zum dritten Mal dabei, die Anthologie Verbotene Bücher von Thomas Backus und Erik Hansch, die an S.K. Berghoff geht für Das Dorf, ein Sandkastenszenario. Und wir haben noch die Storysammlung Das öde Land und andere Geschichten von Oliver Plaska. Ja. Das ist ja ein bekannter Name der deutschen Fantastikszene. Und das geht an den Rorschach-Hamster für Insel der Justiz, ein Winter-OPC-Beitrag von Christian Sturke. Ja, eine sehr coole Auswürfeltabelle. Also das ist einer meiner Lieblingsblog, der Rorschach-Hamster. Mhm. Rorschach-Hamster, so. Und der macht immer sehr oldschoolige Sachen. Immer selbstgebautes Material, häufig für Pathfinder. Also sehr lesenswert. Ich hoffe, das Buch gefällt ihm. Und dann kommen wir zum nächsten Verlag. Von dem kann ich auch eine tolle Geschichte erzählen. Denn es ist der Manticore Verlag, was Sie wahrscheinlich ein Grinsen aufs Gesicht zaubern wird. Ja, du siehst es vielleicht schon. Gib mir nicht gleich 11 Lose, denn ich hatte Folgendes ist mir widerfahren. Ich hatte eine Rezi-Anfrage vom Manticore Verlag, die fragten, ob ich eine Rezi schreiben, ein großes Interesse daran hätte, eine Rezi für sie zu schreiben. Das habe ich bejaht mit den Worten so, ja, könnte ich mir vorstellen, das einmal zu tun, zum Beispiel für ein Rollenspielbuch. Ja, ich hätte wahrscheinlich nicht so unkonkret, jedenfalls bekam ich ein riesen Paket mit 11 Romanen und sitze gerade darin, so Romane irgendwie an Leute zu verteilen, die bereit sind, die für mich zu rezensieren. Eins habe ich schon selber gelesen, also ich werde demnächst fleißig Manticore rezensieren. Es sind aber einige Klassiker tatsächlich dabei. Jedenfalls ist das nicht das einzig Gute, was sie der Szene tun möchten, erzählt sie es von mir, sondern es gibt auch noch Schmutenbach, Böses kommt auf leisen Sohlen. Das, ich bin mir nicht ganz sicher, das ist glaube ich nicht das Grundbuch, sondern ein Abenteuer dazu. Ja. Das geht an sehr wohlheimerig. Simon Moskala, genau, der. Das ist natürlich Warhammer ambitioniert. Ich habe mir das auch mal gekauft, weil das war das ursprünglich das Warhammer 3 Abenteuer, was ich mal spielleiten sollte, wollte. Und dann ist das irgendwie aber übergegangen zu dem anderen, was ich schon geleitet habe und ihr vielleicht mal in x Jahren bei Warhammer hören könnt. Mal sehen, wie schnell der Florian ist. Den Game of Thrones Schnellstarter, den wir neulich gespielt haben, der ging schon an Waylander. Und jetzt gibt es noch Destiny Quest, wo man demnächst auf meinem Blog eine Rezi lesen kann. Gut, den gibt es auch zu gewinnen oder ist der auch schon weg? Den gibt es zu gewinnen. Das ist ein ziemlich dickes Solo-Abenteuerbuch, in dem man, was sandboxig daherkommt, und man quasi nacheinander verschiedene Punkte anlaufen kann, von denen man Quests macht. Das hat man Mitspieler, was die aus der Star Wars Runde rezensiert. Mhm. Dankenswerterweise, der spielt relativ viele Solo-Abenteuer, hat mir gerade schon die Rezi zugesandt. Oh, das ist cool. Ja, da hoffentlich einige Erfahrung hat. Das geht an Xander Dorn für eine Inselkarte. Und dann haben wir noch vom Verlag Wizard King. Wizard King. Und dann sind wir bei Pegasus. Ja. Das, ja, so. Ich schon sagen, das gewonnen hat. Das wäre doch ganz nett. Ja. Michael Wuttke, ein AK, er steht hier noch bei seiner E-Mail-Adresse, AK Elfenwolf, so heißt seine jetzige Website. Und ich weiß nicht, ob du dich an die Fanzahlen-Episode des Greifenklau Podcasts erinnerst. Da habe ich ihn möglicherweise erwähnt. Das ist nämlich ein ganz alter Fanzahlen, ist das. Ich habe noch Elfenwolf-Fanzahlen hier liegen. Ja, ich das wollte, haben wir, glaube ich, ausgespart. Ja, ich hatte ja mehr als ein Fanzine-Lied. Ich hatte einen größeren Karton liegen. Aber jedenfalls, das ist noch eins der älteren Fanzines. Und ich wollte mich nochmal bei Gelegenheit mit ihm drüber unterhalten, über die alte Fanziner-Zeit. Ja. Er hat jedenfalls einen Abenteuer für Splitter oder einen Schauplatz für Splittermond geschrieben. Mhm. So, jetzt muss ich bloß noch den Preis irgendwie drauf geschrieben kriegen. Ja. Manche haben ja vielleicht eine App für sowas, ich nicht. Pegasus-Spiele hat uns dreimal das Cthulhu-Grundregelwerk gegönnt. Einmal ging es schon im Rahmen des Meinungspreises weg. Da brauche ich nur zwei ziehen, willst du mir damit sagen? Sehr ja. gut. Das hast du ja sogar schon auf einmal getan. Da haben wir einmal Joachim Leipheimer für Mission Oberon, ein Szenario für Rollspiele im Fallout-Universum. Auf zu den Sternen. Cool. Fallout. Cthulhu. Und ein seltsames Paar. Ein Abenteuer von Nadia Nyre Quaranta. Mit Lektorat von Ralf Sandfuchs. Spannend. Wir haben interessanterweise relativ wenig Frauen, die hier teilnehmen. Das stimmt. Ja, also es ist eine interessante Frage, ob das denn Szene-Schnitt widerspiegelt. Vermute ich ja nicht. Oder vielleicht doch. Wer weiß. Okay, damit sind wir schon bei Prometheus, die Feuer ins Spiel bringen. Und jetzt erzähle ich das endlich mit der Anthologie, denn unsere Anthologie ist neuerdings vorbestellbar. Meine dritte Anthologie, die ich so mit dem Würfelheld Andres Gura gemacht habe, nämlich auch zusammen im Winter, ob ich sie mache. Ja. Sie heißt Blutroter Stahl statt Blut und Stahl, wie sie ursprünglich heißen sollte. Aha. Aber da irgendwie jemand diesen Namen quasi schon rausgehauen hat, noch Jahre bevor das Buch erschien. Und auch wer daran beteiligt ist und sich, das war irgendwie ein bisschen nervig und damit wir auch vernünftig Werbung machen können, ja, ein bisschen Promo machen können, haben wir uns dann nochmal für einen neuen Namen entschieden. Blutroter Stahl, und es sind Sword and Sorcery-Geschichten diverser deutscher Fantasy-Autoren. Wobei ich mal grob sagen würde, also Sword and Sorcery, das richtig knallhart ausgearbeitet haben so die Hälfte. Da war ich dann aber auch total begeistert. Also Sword and Sorcery, da stehe ich ja total drauf. Und es gibt eine Geschichte von den Vogts, die hat mich echt weggeknallt, weil die ist super episch geschrieben, also Wahnsinn. Und dann noch eine andere Geschichte, quasi von einem, ja nicht direkt einem Neuautor, Mark Geiger, der hat ja unter anderem das kenne ich aber den Namen. Ja, ein D20 Solo-Abenteuer geschrieben, das einzige deutsche gedruckte D20 Solo-Abenteuer, was sie je gegeben hat, und ist extrem aktiv in seiner Solo-Sparte gewesen und hatte dann später Solo-Abenteuer online geschrieben. Eins davon hatten wir ja mal veröffentlicht mit Werten für Pathfinder, das immer noch einer unserer beliebtesten Artikel ist, und hat das dann später wiederum in eine App umgesetzt, wo mir dann ja der Verlag noch ein Tablet oder Handy, ich weiß es nicht. Ach, das ist die Geschichte. Ja, jedenfalls konnte man das damit spielen. Habe ich auch getan. War auch durchaus interessant. Habe ich auch kurz vorgestellt. Ja, und jedenfalls, der hat auch eine Geschichte beigetragen. Im Zuge dessen hatte ich ihn nicht irgendwie angesprochen. Und die fand ich auch richtig, richtig gut. Die hat mich auch sehr begeistert. Ah ja, und genau, André schreibt es so schön. Das Besondere an Blutroter Stahl ist jedoch, dass die Kurzgeschichten passend illustriert sind mit Zeichnungen von diversen Leuten, zum Beispiel William Mack Ausland. Ja, jedenfalls habe ich in einer aufwendigen Suche, also Würfelheld hat heldenhafterweise wieder mal diverse Leute angeworben, die was zeichnen, aber das sind doch deutlich weniger als Leute, die was schreiben. Und ich habe mich dann auf die Suche gemacht hier und da, und wo findet man Zeichnungen, und zum Beispiel von William Mack Ausland kann man, das ist ein Zeichner der ersten Stunde, der bei D&D mitgezeichnet hat, der bei DCC total viel zeichnet und der ein eigenes Rollenspiel illustriert, nicht Mutant Future, sondern so ein eigenes Ding, komme nicht auf den Namen, da steht Olaf zum Beispiel total drauf, und jedenfalls der verkauft Grafiksammlungen bei RPG Now. Die habe ich aber wirklich en Detail durchstöbert und was dazu zu unseren Geschichten passen würde. Und naja, da ist, glaube ich, einiges Cooles beisammengekommen. Okay, nicht schlecht. Ja, ich also, wer auf Sword and Sorcery steht, es erscheint bei Prometheus, deswegen erwähne ich das bei Prometheus. Wer hat es gedacht? Moment, habe ich hier vergessen, einen Haken zu setzen. Ich wollte auf meinen Plan gucken. Nein, es gibt noch das Savage Worlds Hardcover. Ja. Ja, das geht an. Bock-Spiele. Genau, Patrick Georg Bock. Jawohl. Hat unter anderem ein Partnerforum im Tannenlorn und auch zum Gratis-Rollenspiel-Tag wieder mit einigen Sachen wieder sehr aktiv. Also ich hoffe, er kann damit was anfangen. Auch wenn ich hoffe, er macht weiterhin auch seine eigene Sache und sagt, jetzt nicht auf Savage Worlds, wäre auch cool. Ja, ich bin auch hart am überlegen, ob ich mir von Savage Worlds, von der Gentleman Revised Edition auch das Hardcover hole. Ich habe mir ja mal das PDF gekauft. Ja. Aber da ich kein Tablet oder sowas habe und auf dem Rechner lesen, also stundenlang am Rechner lesen, ist ein bisschen schwerfällig. Über Handy lesen macht es auch keinen Spaß. Ja. Dass mir doch dann wahrscheinlich mal das, wenn dann das Hardcover gönne. Ja, kann ich noch empfehlen. Noch, ich glaube 20 Euro. Genau, nicht teuer. War nicht teuer. Und für 10 Euro gibt es die Taschenbuch-Edition. Da steht auch im Prinzip alles drin. Das ist ja noch günstiger. Ja, zweiter Preis ist das Bacchanalia, ein Kartenrollenspiel. Das, da bin ich mir, das muss ich mir auch nochmal unbedingt anschauen. Bacchanalia? Bacchanalia, ja. Ich habe das bisher auch noch ein paar Mal gelesen. Okay, klingt so nach. Kommt euch aus Spanien, meine ich. Okay. Ja, nach der Gott des Weins. Bacchus. Bacchus, genau. Darum würde ich sagen, es ist abgeleitet, aber okay. Es geht an, okay, wir können den nächsten Rezit dazu lesen bei Moritz Mähne. Vielleicht hat er auch schon einen geschrieben. Ja. Ich werde recherchieren. So, und ein dritter Preis von insgesamt 5 ist das Ratten Revised Grundregelwerk. Jawohl. Welches geht an den Sterndieb. Nein, es geht an Stefan Droste, mit der ein Szenario der Sterndieb geschrieben hat. Ein Szenario für 1001 Nacht. Ratten. So. Jetzt haben wir wieder einen Preis, der schon vergeben wurde, nämlich im Rahmen des Weihnachtspreises Nova Terra Superior von Prometheus. Und Wayland hat sich das Hellfrost Rasilion Handbuch ausgesucht, als ersten Platz mal. Mhm. Und die Redaktion Fantastik hat zweimal den Volsung Trailer beigesteuert. So. Ich glaube, ich für 10 Euro bekommt man eine schöne Volsung-Karte, Abenteuer, polnisches Steam, Fantasy-System, soll demnächst rauskommen. Es geht an Jonathan Friegel, der auch mal sehr beim Winter-OPC, als auch beim sehr oft dabei ist, als auch, jetzt habe ich hier schon das falsche Fass drauf, als auch beim Savage Worlds Klappentext. Wettbewerb, genau. Wird der Preis hoffentlich diesmal etwas schneller kommen. So, und wir haben den Beitrag Die Zuckerschnecke von P. Horstmann mit dem zweiten Wolfsuchträger. Zuckerschnecke. Dann ebenfalls einige Preise, die schon verlost wurden von Six Morodka, die ja die Genesis Rebirth ausbringen und einmal die Premium-Edition spendiert haben, die an Klaus Westerhoff geht. Ebenso wie der Spieler der Schirm, Homo de Genesis. Und das Abenteuer Insiblatt haben wir schon verlost im Rahmen des Weihnachtspreises. Jetzt haben wir noch die Genesis-Kultkarten. Die gehen an A. Dogan für The Dead Bone. Ein Saloon in Aztlan. Würde ich mal auf Shelver tippen. Los Muertos? Könnte auch Los Muertos sein. Dann der quasi einzige Sponsor der ersten Stunde, der erste Winter-PC, den habe ich noch ohne Würfel veranstaltet und da habe ich spontan den Fernmeister gefragt, ob er mir ein paar Preise spendiert. Ja. Deswegen der einzige Sponsor der ersten Stunde, ist auch dieses Jahr wieder dabei. Im letzten Jahr sehr beliebt mit seinen Paketen. Ich erzähle erstmal, was schon verlost ist. Das wäre ganz nett, ja. Nämlich das John Wick Play Dirty Paket 1 und 2 Spielleiter-Tipps im Rahmen des Weihnachtspreises. Außerdem hat sich Bernd S. von Unter den Städten mit dem Rattenfänger ausgesucht, das DSA Abenteuer der Vampir von Havena. Das heißt, jetzt gibt es noch die Anthologie Shadowrun, World of Shadows. Klingt nicht schlecht. Die geht an Christian Vogt, Der Mann hinter Eis und Dampf und wie gesagt, die ist eine sehr coole Sword and Sorcery Kurzgeschichte. Und schreibt auch sonst wohl ganz gute Romane. Ich habe mir gerade die Anthologie zu Eis und Dampf besorgt, getauft. Ja. Werde ich auch mal lesen, wenn ich dazu komme, weil wir neben dem vorhin erwähnten RPG-Quest Auftrag 25 Dinger zu spielen, auch noch 40 Bücher lesen. Ja. Zusammen, Moment, wie viele Bücher hast du? Ha! Ich hätte jetzt fast eins durch. Ja. Ich habe gehört. Aber ich muss neu anfangen. Ani kann nicht so gut schreiben. Ja, vor allem ist es für jemanden, der nicht in der Bodybuilding-Szene involviert ist, auch nicht ganz so spannend. Also seine Anthologie, wollte ich schon sagen. Seine Anthologie. Seine Autobiografie kannst du jetzt nicht wirklich empfehlen. Nein. Ja. Gut, ich habe tatsächlich schon einiges durch an Büchern, bin ich ganz froh. Unter anderem gerade eine Anthologie zu Western-Steampunk-Geschichten. Mhm. So das Steampunk-Thema, wenn man das noch kreuzt mit Western oder auch mit Eis, bin ich da voll dabei. Okay. Von daher interessiert mich auch die andere Anthologie sehr. Ja. Vielleicht kannst du dir auch kennst du Briscoe County Junior, diese Serie damals mal mit Bruce Campbell? Ja, so ein bisschen. Ja. Das hat ja so leichte Steampunk-Einflüsse gehabt. Die fand ich ja extrem cool damals. Ich habe irgendwann mal auf der Nordcon mit dem Menschen, der schon bei Stargate war und Star Trek, also der quasi Fernseh-Hardcore-Nerd, der hat so einen Vortrag gehalten über Steampunk-Filme. Ich meine, da kam Briscoe County Jr. auch drin vor. Mhm. Also der war echt interessant. Der war auch ganz cool, aber nach einer Staffel war er schon vorbei. Ich glaube, der ist Folie irgendwie. Gut. Also, ich verrate den nächsten Preis. Bitte. The Underground. Ein Rollenspiel zum Sam und Fuzzy oder Sam und Fuzzy Webcomic. Sagt mir jetzt persönlich nichts. Aber ja, also es gibt immer sehr exotische Sachen, was das hört, ja. Boah, das ist ja gerade mal nicht schlecht. Ja. Ah, oh, ein weiterer Autor unserer Anthologie. Nämlich Mike Krüwig Groß. Ich ziehe die wirklich. Ich bin hier nichts involviert. Ja gut, dadurch, dass hinterher wahrscheinlich kaum ein Los da drin bleiben wird, ist das durchaus glaubwürdig. So. So. Ich frage mich auch, was ich machen würde, wenn du mal dich beteiligen würdest, wenn ich zum Verlosen bin. Ja, meine würden ganz garantiert nie gezogen werden. Ja, aber nur weil ich sofort aussortiere. Okay. Nein, die würden wahrscheinlich tatsächlich nie gezogen werden. Bei deinem legendären Glück. Oder gehen Flammen auf oder irgendwas, was würde mit dem passieren. So, D&D 5 Abenteuer, The Pillars of Pelagia. Oh. Das klingt cool. Pillars of Eternity, aber damit hat es, glaube ich, nichts zu tun. Nee, das ist ein eigenständiges System. Auf jeden Fall weiß ich, dass Pillar Soda ist. Das ist. Und auch hier werden wir eine Ritzi lesen, bei Moritz Mehlem. Das könnte natürlich auch etwas sein, was man noch nicht kennt. Ne? Okay, bei Moritz weiß man nicht. Der kann potenziell alles kennen. Ja. So, dann haben wir noch Cat, ein Katzenrollenspiel. Okay. Exploding Kittens. Ja, ich habe es sogar schon rezensiert. Ja, habe schon gelesen. Hat nur, ich glaube, 2,5 bekommen. Ja. Zu Recht, Fragezeichen. Oder hättest du ihn mehr gegeben? 2,5, nein. Also es ist halt sehr kurzweilig. Also eine Runde geht ja wirklich, wirklich schnell. Also das finde ich auch sehr positiv. Dem Spiel hat tatsächlich das Versprechen 2 Minuten erklärt, in 15 Minuten gespielt. Das ist richtig. Aber das haut hin. Dafür ermüdet es ja auch relativ schnell wiederum, weil die Runden ja sehr, sehr schnell sind. Und ja, dann spielt man vielleicht mal 4, 5 Runden, das ist auch gut. Ja, also genau das. Und dafür ist es halt extrem teuer mit 25 Euro. Ja, schon nicht schlecht. Die Tierschellis des Magister Möbius. Genau, das ist, meine ich doch... Ja, ach ja, ich wollte gerade sagen, ist das jetzt für Eis und Dampf oder für Fate? Nein, Eis und Dampf ist ja ein Hintergrund für Fate. Genau, und dann quasi ein quasi Monster auf Fate-Basis. Von Christian Vogt ebenfalls. Das war Cat. Ja, ein Monster. Fake Basis. Tier-Shaddies bekommen Cat. Sehr schön. Passt. So, dann DSA-Heldendokumente. Oh, da muss ich mal ganz kurz mal durchwürfen. Ja. Gehen an Lycaont für die Taverne Roswow. Ein Abenteuer für Pathfinder. Jawohl. Zumindest derselbe Verlag. Und wir haben noch das Diarium des Weitgereisten. Das ist das legendäre DSA-Notizbuch. Kann auch von anderen Systemen benutzt werden. Aber wollte nur sagen, es geht an Lichtenauer. Das habe ich auch irgendwo gelesen. Ich habe es in meinem Blog. Genau, dann habe ich es da wohl gelesen. Ich habe es sogar gelobt. Das war nicht der 1. Ja. April. Ich habe, glaube ich, die ersten widerspruchsfreien DSA-Regeln innerhalb eines Buchs oder alle wichtigen DSA-Regeln auf einen Blick. Aber gut. So, die Ultima Ratio-Pakete, genau, sind schon weg. Ja. Insgesamt gab es 3 Stück davon. Richtig, den haben wir vielleicht schon. Wahnsinn. Splitter, Mond, die Anscheinbox, die haben wir schon los vom Urwerk Verlag. Und 15 Euro PDF-Gutschein ist ebenfalls schon verlost worden. Ich behalte es jetzt in der Hand. Ja, mach doch. Dann sind wir schon bei Ulysses. Da haben wir ein DSA 5 Regelwerk. Achso, und dann die Hardcover-Version, die wurde schon gewählt, nämlich von Bernd mit den Rattenfingern. Und wir haben aber auch das Grundregelwerk in der PDF-Version. Jawohl. Das geht an Oliver Sieger. Joho. Schon ausgewählt, nämlich das Ostern-Spielerhandbuch hat Klaus Westhoff. Aber wir haben das Spielhandbuch auch nochmal als PDF. Das würde mich auch mal interessieren. Und das geht an, habe ich da. Achso, ich habe die, du mochtest die Optik nicht. Hier noch nicht. Klangoptik war nicht so mein Ding. Ebenfalls von Oliver Sieger aus einer anderen Kategorie. Ein Rippers Dungeon. Ich habe die Lose noch selber zerschnitten und nein, sie waren nicht hinterher. Nein, ich habe euch eben gerade nochmal auch komplett nochmal durchgewühlt hier. Ich habe auch hohen Respekt vor deinen Würfel und Glückskünsten. Also von daher. Also ob du das jetzt, dass du das Respekt nennst, das glaube ich dir nicht. Das ist nur ein schöner Mantel. Im Rahmen der Sendung bin ich sehr gut. So, das Pathfinder-Grundregelwerk wurde verlost. Das Pathfinder-Grundregelwerk als PDF wurde im Rahmen des Winter-OPC verlost. Und das Iron Kingdoms-Grundregelwerk haben wir ebenfalls verlost. Und jetzt sind wir beim Iron Kingdoms-Grundregelwerk PDF. Und das geht an. Von was denn? Von was denn? Von Iron Kingdoms. Ah, von Iron Kingdoms. Dr. Domani. Naja. Da ist ja wieder ein Steampunk Fantasies. Könnte ich mir wieder vorstellen, dass es ihm gefällt, aber vielleicht liege ich damit auch total falsch. Aber er kann, ich meine, er hat gewonnen. Gewonnen. Habe ich recht? Ja, er hatte schon die Eberron-Kampagnenwelt. Passt vielleicht zusammen. Wir werden mehr in seinem Blog dazu lesen. Ich selbst habe das Regelwerk auch schon rezensiert, fand es eigentlich ziemlich gut. Und beim Brettspiel sind wir gerade zur Hälfte durch. Ja. Und ja, ich bin schon sehr gefreut, freue mich schon sehr drauf. Das Startszenario ist meiner Meinung nach das Schwächste, was noch so gar nicht das Potenzial zeigt. Das hast du ja mit mir schon gespielt. Richtig. Ja, und ich freue mich darauf, das mit dir nochmal zu spielen und um zu sehen, ob es dir jetzt dann noch ein bisschen besser gefällt. Ja. Ja. Okay, ich bin gespannt. Also das Einstiegsabenteuer war jetzt tatsächlich ein bisschen lau. Aber ich habe ja auch deine. Das ist ein guter Crawler, aber. Ja. Ich habe ja auch deine. Ach nee, aber ich glaube, das war zu Zombieside in dem Fall. Zu Zombieside habe ich kein Rätsel geschrieben. Nee, aber im Forum. Ja, oder höher kostet. Aber da ging es, glaube ich, zu Zombieside. Ja, okay, nächste ist Pathfinder. Jedenfalls ein PDF, die Stadt des Goldenen Todes. Übersetzt von Uli, meine ich. Wahrscheinlich. Das ist Thomas Sterzinger mit der Talisman des Nekromanten. in. Was fallen wir noch? Das PDF. Nächste PDF von Ulysses ist das PDF zum Monsterhandbuch 3 für Pathfinder. Cool. Das geht an Robin Hommel, die kalte Träne. Der hat im letzten Jahr einiges zu Dungeon Slayers gemacht, diesmal hat das universell gehalten. Mhm. DSA 4, die reißende Kaiserin, ebenfalls als PDF. DSA 4 an. Wie viel haben wir denn noch? Verlosen? Ja, das ist noch passiert. Das sind noch ein paar, ja. Genau. Ein Midgard-Abenteuer für die ersten Grade. Wilde Jagd in kalten Landen. Cool. Autor Jon von Midgard Freiburg. So, DSA 4. Ich hoffe, er kommt damit Midgard nicht in Konflikt. Oh, ja, ja, ja. Oh, da fällt mir ein. Das muss ich nochmal vorschlagen, den Wertenwürfel jetzt auch mal Midgard anzufragen. Weil die haben bisher tatsächlich noch keine Preise beigetragen, aber ich glaube nur, weil sie. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da schon mal angefragt haben. Okay, ja. Gut, DSA 4, ebenfalls als PDF. Der Fluch des Flussvaters. Mhm. Geht an. Sand im Getriebe. Nick Dyson ist der Autor, ein Szenario für Cthulhu Wild West. Nick Dyson. Der Fluch des Flussvaters ist meines Wissens nach sogar in Drakensang. Ja, richtig. Ja, war, ich habe auch darüber nachgedacht, ich meine, das ist eines der Drakensang-Abenteuer. Genau. Die farbig sind. Übrigens ein ganz großer Fortschritt bei DSA 5. Das Layout. Das Layout ist wirklich gut und übersichtlich. Ich habe ja zum Weihnachten beim Wichteln ein DSA 4 Abenteuer gezogen, eigentlich mit cooler Thematik, Dschungelabenteuer. Mhm. Aber die sind ja sowas von Bleiwüste, wo nichts hervorgehoben muss, aber nur ein Textklotze, der an den Kopf geschlagen wird. Und das Neue, das ist wirklich gut layoutet und hat Infokästen und Sachen sind hervorgehoben und es ist übersichtlich in vernünftige Kapitel unterteilt. Das ist also das ist ein Riesenschritt. Aber wirklich, das ist von ganz weit unten zu ganz weit vorne. Okay, oh, wenn du das schon sagst. Ja, also es ist besser als manches, was ich gerne habe. Gemerkt. Von der Übersichtlichkeit. Ja. So, DSA 4. Liebe Liturgium, ebenfalls als PDF-Version. Vermutlich eine Zaubersammlung. Aber wir sind uns da nicht hundertprozentig sicher. Nicht ganz. Geht aber an jemanden, der zumindest DSA gerne spielt, nämlich der Ackerknecht, der mit Splitterleuchten etwas für Splittermond nochmal beigetragen hat. Mhm. Ja, wir hoffen, er kann was mit anfangen. Und ein letztes Mal DSA 4. Granden, Gaukler und Gelehrte. Granden? Das sind die Stadtherrscher, würde ich mal so vermuten, geht an Florian Wehner. Das ist leider als abgeschnittene Beiträge, deswegen kann ich den Titel nicht mehr lesen. Florian Wehner freut sich dann hoffentlich auch so drüber. Ja, ich war auch ein weiteres Mal dabei, vorher hatten wir auch schon. Und jetzt eigentlich das coolste PDF-Paket. Obwohl es mittlerweile manch ist, auch sehr günstig ist, nämlich das narrativer PDF-Paket mit Hund im Garten des Herrn, Montsegurts, ja. 1244, steht zu Diensten, Meister. Ich meine, die kosten jetzt sogar einzeln sogar nur 5 Euro. Also, wenn man sich dafür interessiert, durchaus ein Tipp. Wobei viele davon ja viel Zusatzmaterial benötigen. Auf der anderen Seite, ich glaube nicht, ich glaube schon, dass man die locker alle ausdrucken kann. So, das Paket geht jedenfalls an Christian Beck von Skimmel Publishing. Genau, haben wir heute auch schon mal. Ja, genau, vorhin. Ja, wobei die, die Hardcover, also die Sondereditionen von den Narrativas, ja. Die sind natürlich optisch auch ein richtiges Highlight. Ja. So, drei Preise haben wir noch. Ja. Insgesamt oder? Vier haben wir noch. Nämlich von André Wiesler, dem der neulich Protektor geschrieben hat, hat uns einmal den Roman zur Verfügung gestellt. Von Markus Heitz? Nein, André Wiesler. Achso, der bei Protektor hast du, glaube ich, auch von Markus Heitz der Roman, oder? Oder Protektors? Oder, Der heißt Protektors, ja. Ja, okay. Auch mit C statt mit K, meine ich. Hieß der Protektors? Ich glaube, jetzt gerade so. Nee, hieß nicht. Das war irgendwie. Ja, ich recherchiere. Also, jedenfalls, den Roman gewinnt. Ja. Und dann darfst du nochmal drei weitere große raussuchen. Das ist denn das E-Book. Okay. Den Hardcover, also, nee, Hardcover weiß nicht, ob es das ist. Den physikalischen Roman gewinnt auf jeden Fall Sabine Schwintek. Der war auch schon mal. Als einzige. Richtig. Nee, war noch eine andere. Schau mal. Ja, gut, die junge Dame, die war noch im. Tania, nee, wir hatten auch noch jemanden. Okay. So, genau. Und dreimal das E-Book. Und das erste E-Book geht an. Boxspiele. Mhm. E-Protector. E-Protector. Und jetzt weiter geht an. Dennis Robowski. Und das letzte geht an Ackerknecht. Tatsächlich geht nur 6, 7, knapp 10 mal los, bin gespannt. 4, 5, 6, 7. Ah, du meinst Justifiers. Collector hieß das. Collectors. 8, 9, 10, 11. Ja. Tatsächlich noch 11 Lose, die leer ausgehen. Oh ja. Also beim Winter PC lohnt sich das immer mitzumachen. Das heißt, es wird auch mal Zeit für die letzte Kategorie. Genau. So, wir haben noch im ewigen Eis. Ja, ein paar coole Szenarien. Wo drei recht unterschiedliche Szenarien dabei sind. Genau, das erste von Klaus Westerhoff. Projekt Noah. Ein Szenario für Fate Atomic Robo. Das ist, glaube ich, ziemlich palpig. Ziemlich. Er hatte das, was er da gemacht hat, auch nochmal vorgestellt. Auch wie er das grafisch entwickelt hat. Hat er das, glaube ich, hauptsächlich für den Designpreis eingereicht, so wie er es geschrieben hat. Und war ganz überrascht, dass er damit auch den ersten Platz gemacht hat. Ja, aber ich muss sagen, es ist knackig kurz. Eine quasi Anlage. Mitten im ewigen Eis. Genau, Untertitel die neue Sintflut. Und hat dann die Person dazu näher ausgearbeitet. Ja, auch die Grafik ist ja ganz nett mit der Station. Ja, gut, ihr habt schwarz-weiß ausgedruckt, aber die sieht farbig und macht ja auch durchaus einiges her. Für Icons haben wir eine Der Weihnachtsmann muss sterben von Thorsten Gresser. Ja. Abenteuer für gewissenlose Supersöldner. Mit einem Szenario, was man typischerweise gerne mal Weihnachten spielt. Könnte blutig werden. Es soll blutig werden. Ja. Und das angesprochene Der lange Weg zum Eisschlüssel von Talia Ehle, 9 Jahre alt, so im Titel. Mini-Abenteuer, systemlos, geht aber prima mit Lego S zu spielen. Ja, fand ich sehr schön, auch dass sie den dritten Platz gemacht hat. Das zeigt, man braucht auch nicht zwingend einen riesen Layout oder so. Das Abenteuer besticht aber durch so viel kindliche Fantasie, dass das, also ich habe das sehr gerne gelesen und fand das auch sehr sprudelnd sozusagen vor. Genau, kann man ja so ganz kurz mal zusammenfassen, worum es thematisch zumindest geht, dass die Charaktere ja im ewigen Eis stecken. Ja. Warum, weiß man nicht. Und nach Hause möchten. Und dann treffen sie da auf dem Weg, wenn sie da durchs Eis sich durchbahnen, eine Fee, die ihnen den Weg nach Hause weisen kann, wenn sie denn eine Aufgabe erfüllen für die Fee. Mhm. Und die ist nicht ganz ohne, so mitten im Packeis. Genau. Man soll hier nämlich die Lieblingsspeise zubereiten, muss aber auch erstmal rauskriegen, was das ist, ja, und dann die Zutaten besorgen. Jo, also das ist eigentlich schon eine coole Idee. Ja, kann man Märchenhaft spielen, also kann man sicherlich auch ein bisschen ernster spielen. Also ich glaube nicht, dass das schlecht ist, finde ich ziemlich cool. Also durchaus ja. beeindruckend. So, und natürlich haben wir noch Auf zu den Sternen. Genau, geht los mit Die Sonnenschöpfer. Ja, auch ganz cool. Ebenfalls von Klaus Wasshoff. Genau, das Szenario ist für Cosmic Patrol. Oder kosmische Patrouille. Ja, war ganz schön. Er hat dann irgendwann, also nachdem das entschieden war, das Ganze geblockt. Was er sich dafür Gedanken gemacht hat und so. Ja. Das ist durchaus spannend zu lesen, gerade was das für Wesen sind. Im Prinzip haben wir hier drei Missionen. Bei Cosmic Patrol ist es ein bisschen schwierig auf andere Systeme zu übertragen, weil es mit Stichworten arbeitet und Hinweisen. Aber im Prinzip kann man sich sozusagen aus den Missionen und den Szenen auch, das könnte man auch grob für Star Wars machen, wenn man das genau. will oder so. Also das Coole ist, also was mir halt ganz gut gefallen hat, das war, dass im Prinzip, also es sind ja drei Missionen. In so einem grauen Infotext steht im Prinzip ja die Mission beschrieben. Mhm. Die bauen ja aufeinander auf in dem Fall. Und was ich halt sehr gut fand, das war, dass im Prinzip mit der Mission schon alles Relevante drinsteht. Ja. Was die Charaktere ja machen sollen. Ja. Und alles weitere entwickelt sich dann halt entsprechend also wird da halt quasi ein Befehl ausgesprochen von der Kommandozentrale oder was weiß ich. Und dann genau, forschen die Charaktere dann entsprechend danach. Die Stichworte geben ja sozusagen so die Klischees vor, sag ich mal, wie man das Abenteuer so ein bisschen aufbauen kann. Genau, mit Hinweisen kann man sozusagen auswerfen, um sie zu ködern. Genau, das sind auch so drei Szenen so ein bisschen weiter ausgearbeitet, um dem ein bisschen Fleisch auf die Rippen zu geben, sag ich mal. Ja, also das ist schon durchaus auch anderweitig verwendbar. Ja. Auch wenn das System im Cosmic Patrol halt nicht unbedingt leicht übertragbar ist. So. Ich musste ganz unweigerlich an Jan Tenner denken. Ja, genau, zu vier Zahnfinken würde es noch besser passen. Wahrscheinlich. Ja, dann haben wir noch 2291 Odyssee im Weltraum mit Zombies. Genau, das ist von Wisp, das Abenteuer. Auf zum Stern. Könnte gut zu Star Slayers passen. Ja. Ist ja, glaube ich, jetzt ein eigenständiges Rollenspiel, weil ich das gesehen habe. Das ist mit genau, also kein System. Richtig. Und, genau. Das ist wieder ein Mini-Rollenspiel. Man spielt quasi Zombies, Skelette, Ugin, Geister. Ja, also ich habe es mir jetzt nicht ganz durchgelesen, aber man spielt einen vom also irgendwann in der Zukunft bricht halt der große Virus aus und binnen von 3 Jahren wird die ganze Menschheit dahin gerafft und wacht dann halt wird dann wieder erweckt, also als der klassische Zombie. Und man selber spielt dann wohl quasi eine Art Anführer-Zombie. Genau, so ein bisschen dann, in Richtung Slayer-Zombies, aber halt ja, in Zukunft. Genau, lasse ich so ganz, ganz lustig. Genau, das ist ja auch leicht übertragen, die Idee auf anderes, wenn man halt nur die Idee mag und das System nicht oder das zu einfach ist oder wie auch immer. Genau, und als letztes haben wir noch ein Rippers-Abenteuer. Der Mann im Mond. Mhm. Ja, auch ein kleines Szenario. Das war jetzt das ohne Karte oder so, ne? Das war jetzt, glaube ich, auch nur reiner Text. Genau. Ja, geht so ein bisschen in Mond, Mann im Mond, Werwölfe. Ja. Ach ja, das war das, genau, mit den Werwölfen, genau. Ja. So durchgedrehter. Fand ich auch wieder relativ, kann man auch mal schnell anderweitig verwenden. Das ist ja häufig dann der Vorteil von Savage Worlds Sachen. Ja, der Rippers war letztes Jahr extrem stark vertreten mit Material. Dieses Jahr hat zum Beispiel Splittermond enorm angezogen. Mhm. Ja, auch schon welche dabei, ja. Richtig. Ja. Gut. Ja, also Splittermond scheint sich auch so seinen Platz erarbeitet zu haben, ne? Ja, auf jeden Fall. Die haben einiges richtig gemacht. Auch, dass es quasi so Fan-Layouts gibt, die man halt benutzen kann. Mhm. Das, was eingereicht wurde, sah alles sehr cool aus. Wenn es auch nicht so einheitlich aussieht, wie zum Beispiel Dungeon Slayers. Aber auch das kann man ja schätzen. Und es wurden auch sehr unterschiedliche Sachen dafür eingereicht. Ja, das ist nicht schlecht. Ja, und diesmal auch deutlich stärker Fake natürlich. Ja. Mit ganz, ganz unterschiedlichen Sachen. Ja, also auch Systeme, die ich überhaupt nicht kenne. Also Cosmic Patrol beispielsweise. Ja, ich meine, da gab es aber schon mal was die letzten Jahre, aber immer nur ein Szenario. Ja, gut. Ja. Halt für Kenner. Ja, und er hat auch schön, dass nicht immer da nur so ein Standard, sage ich mal, richtig. Genau, ja, gut, da können wir halt froh sein, dass wir unsere Juroren haben, die halt auch sowas kennen. Ja. Wie Zornor, weiß ich, der weiß nicht, was spielt, aber ich weiß zumindest, dass er das kennt und gelesen hat. Mhm. Ich meine, auch recht gut findet. Ja, bei Arme hat ja auch alles Mögliche hoch und runter rezensiert und gespielt. Ja. Ja. Ja. Dann würde ich sagen, du bist von deiner Glücksfee-Tätigkeit im Weiteren entlassen. Und zum Winter-PC sehen wir uns hoffentlich nächstes Jahr wieder. Ja, wir werden einen Abenteuer nochmal ausführlicher konvertieren auf Warhammer. Vielleicht sogar nicht nur eins, aber zumindest mit einem werden wir mal anfangen. Im Rahmen dieses DSA-Konvertierungsbeitrags. Da bin ich ja gespannt. Ich auch. Ja, dann würde ich sagen, nehmt nächstes Jahr rechtzeitig die Feder zur Hand und schreibt mit. Ganz genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.